Rätsel der Anden. Geheimnisvolle Zeichen in der peruanischen Pampa. Südperu, 3. Jahrhundert nach Christus. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Wie jeden Morgen ziehen die Bauern, die zusammen mit ihren Familien die peruanische Pampa besiedeln, los, um Wassergräben zu ziehen. Das Land, das sie bewirtschaften, ist trocken und unfruchtbar. Nur wenn es ihnen gelingt, die Seitenarme des Rio Grande anzustechen und tiefe Wassergräben zu ziehen, die das kostbare Nass auf ihre Felder umleiten, können sie Frauen und Kinder ernähren. Kürbis, Maniok, Mais und Kartoffeln, die neben Meerschweinchen und Lamafleisch die Hauptbestandteile der indianischen Ernährung in Peru sind, benötigen viel Wasser, um zu gedeihen. Es ist eine harte und mühselige Arbeit, die die Männer Tag aus, Tag ein verrichten müssen. Aufgrund der Wasser- und Regenarmut in ihrer Heimat sind sie auf umfangreiche Maßnahmen zur Wasserversorgung angewiesen. Wenn im Hochland zwischen Januar und April die Regenzeit einsetzt, wird das Wasser, das mit den Flüssen ins Tal kommt, gestaut, damit die Felder bewässert werden können. Doch manchmal fällt der Regen spärlich aus. Um auch für solche Situationen gewappnet zu sein, errichten die Bauern unterirdische Wasserreservoirs, die mit Steinplatten und Baumstämmen abgedeckt werden, um das Wasser vor der Verdunstung zu schützen. In Kanälen leiten sie das Wasser auf ihre Felder. Nur eine Stadt in dieser unwirtlichen Gegend verfügt über eigene Wasserressourcen, Cahuachi. Doch hier kann sich die einfache Bevölkerung nicht niederlassen, denn das Privileg, ohne körperliche Anstrengungen über ausreichend Trinkwasser zu verfügen, haben nur die Priester. In kostbare Gewänder gekleidet, bewohnen sie die rund 150 Hektar große Tempelstadt, die das Zeremonialzentrum der Nazca-Kultur bildet. Die Mitte Cahuachis ziert eine 30 Meter hohe Pyramide, die von einer Vielzahl größerer und kleinerer Tempel umgeben ist, in denen unter anderem große Opferrituale zelebriert werden. Im Gegensatz zu den Behausungen der ländlichen Bevölkerung, die meist nur aus einem Raum bestehen und aus verputztem Flechtwerk errichtet sind, verfügen die Zeremonialgebäude über mehrere Räume und werden aus gebrannten Ziegeln gebaut. Rings um die Tempelstadt befinden sich, teilweise viele Kilometer entfernt, mehrere kleine Siedlungen. Da es außerhalb des religiösen Zentrums kaum Prachtbauten gibt, geht man davon aus, dass keine weltlichen Herrscher über die Nazca-Indianer regieren. Vermutlich ist es vielmehr die Religion und die damit verbundene Ausrichtung auf das Zeremonialzentrum Cahuachi, die die einzelnen Nazca-Indianerstämme verbindet. Und so könnten sich auch die gigantischen Bodenzeichnungen erklären lassen, die dieses Gebiet kennzeichnen. Nur wenige Zentimeter tief, aber bis zu mehrere Kilometer lang sind die Bilder, die die Nazca-Indianer in den trockenen Boden scharren. Einige sehr lange gerade Linien verbinden das Zentrum, Cahuachi, mit entlegenen Siedlungen. Andere wiederum stellen Tiere wie Kolibris, Affen, Füchse, Spinnen oder Kondore dar. Doch auch geometrische Muster wie Dreiecke oder Spiralen zieren den trockenen Wüstenboden. Rätselhaft bleibt jedoch, wie es den Nazca möglich ist, derartige Zeichnungen auf einem Gebiet von mehreren hundert Quadratkilometern anzufertigen, ohne über Geräte zu verfügen, die den Blick von oben ermöglichen. Gerade Linien wurden vermutlich mit Hilfe der Sonne gezogen. Die Schatten langer Stangen könnten hierfür als Hilfslinien gedient haben. Heute gehen die Forscher davon aus, dass ein ausgeklügeltes mathematisches System eine Skalierung kleinerer Abbildungen auf eine große Fläche ermöglicht hat. So könnten kleine Bilder von Stoffen oder Keramiken auf den Boden übertragen worden sein. Die Beschaffenheit der Linien, die minimale Tiefe von wenigen Zentimetern und die gezeichneten Muster lassen keine praktische Funktion erkennen. Nur kultisch-religiöse Hintergründe sind vorstellbar, Pilgerwege, die die kleinen Siedlungen an der Peripherie mit dem religiösen Zentrum verbinden und sie damit unter den Schutz der Götter stellen. Verbindungslinien zur Wasserquelle in Cahuachi, die das lebenspendende Nass zwar nicht transportieren, jedoch Symbol für die Verehrung des Wassers sein können. Und Tierbilder, die vielleicht anstelle echter Opfertiere dazu dienen, von der Götterwelt Regen und Fruchtbarkeit zu erflehen. Wie eine Art Freilufttempel könnte die Bevölkerung die Bodenbilder, auch Geoglyphen genannt, genutzt haben. Die These, dass die Bodenzeichnungen einen religiösen Hintergrund haben könnten, wird auch dadurch gestärkt, dass in Gräbern rund um Kawachi Keramiken und Stoffe aus Lama und Baumwolle gefunden wurden, die ähnliche Abbildungen zeigen wie die Bodenlinien. Sie könnten den Verstorbenen als Geschenk für die Götter und zum Schutz vor bösen Geistern mit ins Jenseits gegeben worden sein. Doch auch über den Alltag der Nazca-Indianer geben die Keramikvasen, Schalen und Becher bereitwillig Auskunft. Besonders auffällig ist dabei die Bedeutung des Kopfes. Ihm, dem Zentrum allen Wissens und damit auch dem Zentrum aller Macht, widmen die Nazca besondere Aufmerksamkeit. Abbildungen auf Keramiken zeigen seltsame, konische Kopfformen. Was von Forschern zunächst für eine besondere Hut- oder Mützenform gehalten wurde, sollte sich als etwas ganz anderes herausstellen. Mumien von Kleinkindern zeigen deutlich, dass die Nazca die Schädelform ihrer männlichen Nachkommen bewusst deformiert haben. An den Köpfen Neugeborener fixieren sie Bretter, die bewirken, dass der Schädel im Laufe des natürlichen Wachstums nicht an Umfang zunehmen kann, sondern gurkenartig in die Höhe wächst. Je schmaler und länglicher der Kopf, so der Glaube der Nazca, desto intelligenter und damit auch mächtiger ist sein Besitzer. Doch auch andere Statussymbole, wie Schmuck, kostbare Kleidung und Waffen, sind den Nazca bekannt. So tragen einfache Bauern nur einen schmalen Lendenschurz, während höher gestellte Persönlichkeiten in Umhänge und Ponchos gehüllt sind. Frauen haben langes Haar und schmücken ihren Körper mit Tätowierungen. Krieger tragen zu ihrem Lendenschurz noch eine Tunika und eine Steinschleuder, die wie ein Turban um den konischen Kopf gewickelt wird. In Anbetracht der Bedeutung des Kopfes ist es nicht verwunderlich, dass ihm in kriegerischen Auseinandersetzungen besonders viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Ziel eines jeden Kriegers ist es, seinem Gegenüber den Kopf abzuschlagen. Aus Obsidian, einem natürlich vorkommenden vulkanischen Gesteinsglas, schleifen die Nazca scharfe Messer, mit denen sie die Köpfe getöteter Feinde abtrennen können. Die Schädel tragen sie dann an Seilen als Trophäen eines siegreichen Kampfes mit sich herum, jedoch nicht ohne zuvor die Mundhöhle mit Dornenzweigen verschlossen zu haben. Vermutlich soll dieses Ritual den Krieger vor dem Geist des getöteten Gegners schützen. Wird jedoch ein Nazca-Indianer von einem Feind geköpft, erhält er vor seiner Bestattung einen Keramikkopf, der ihm im Reich der Toten als Ersatz dienen soll. In den Nekropolen der Nazca finden sich viele dieser Keramikköpfe. Bei aller Faszination, die die Nazca-Indianer noch heute auf die Menschen ausüben, stellt sich doch immer wieder dieselbe Frage. Warum haben sie die Strapazen auf sich genommen, in der unwirtlichen Pampa sesshaft zu werden und dort derart gewaltige Bodenbilder zu schaffen? Forscher gehen heute davon aus, dass sich vor etwa 4000 Jahren das Klima in Peru allmählich veränderte. Das zunächst fruchtbare Land verwandelt sich im Laufe der Zeit in ein Trockengebiet, in dem es nur noch selten regnet. Die Menschen werden gezwungen, sich in die Flussoasen zurückzuziehen und den neuen Lebensbedingungen anzupassen. Bis ins Zeitalter der Nazca-Indianer spitzt sich die Situation immer weiter zu, bis die Region nahezu unbewohnbar wird. Aus diesem Grund finden sich dort heute auch nur noch die Überreste kleinerer Siedlungen. Die Menschen, die dort lebten, liebten ihre Heimat und wollten sie nicht verlassen. Die Bodenbilder sollten die Götter friedlich stimmen und Regen und Fruchtbarkeit bescheren. Dass die Linien, die vor rund 2000 Jahren in Peru entstanden sind, noch heute von Südamerika-Reisenden betrachtet werden können, ist extremen klimatischen Bedingungen zu verdanken. Die Pampa ist eine windstille Wüste, in der es nur äußerst selten zu Regenfällen kommt. Dennoch ist die Luftfeuchtigkeit in der Nacht relativ hoch, sodass der Boden immer wieder aufweicht. Bei Tag härtet die Sonne den Boden dann wieder aus, wodurch im Laufe der Jahrhunderte eine Art Betonschicht entstanden ist, die die Verwitterung der Nazca-Linien verhindert.